Hast du ein Herz voll Sorgen, weißt du nicht aus noch ein und suchst du jeden Morgen, dich von der Last zu befreien. Kennst du diesen Jesus, kennst du diesen Freund, weißt du schon, er liebt dich, ja, dein Freund möchte er sein alle Zeit. Sag, wer versteht dein Klagen? Sag, wer versteht dein Herz? Der dort am Kreuz gestorben, Jesus, er heilt allen Schmerz. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Freund? Weißt du schon, er liebt dich? Ja, dein Freund möchte er sein alle Zeit. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Freund? Weißt du schon, er liebt dich? Ja, dein Freund möchte er sein alle Zeit.